wir so weit. Wir fahren hoch nach Schweden zum Siegen bereit. Zur nächsten Ehren sind wir bereit. Wir singen Fußball, Fußball und Gewalt. Fußball, Gewalt! Gewalt!